إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei der Angelegenheit, wie wir zur Wachsamkeit kommen. Und wir haben ja gesagt, dass Abu Ismail Harawi rahimahullah ta'ala die Wachsamkeit definiert hat als die Unruhe des Herzens durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Und wir waren so weit, dass wir gesagt haben, die erste Ebene ist der Vergleich oder die Kenntnisnahme der Gaben Allahs tabaraka wa ta'ala. Wenn das Herz sich beschäftigt mit den Gaben Allahs tabaraka wa ta'ala. Und nun sind wir angekommen an den zweiten Punkt, beziehungsweise die zweite Ebene von den Ebenen der Wachsamkeit, al-Yaqadah. Und das war die Betrachtung der Sünden, oder wie sie Ibn Qayyim al-Jawziyyah genannt hat, der Verbrechen, al-Jinayah. Dieser Vergleich zwischen den Gaben Allahs und den Verbrechen, also den Sünden, führt dazu, dass das Herz erwacht. Wir waren nun stehen geblieben bei der Betrachtung der Sünden. Und zwar sind wir so weit gekommen, dass Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah gesagt hat, wenn er sein Verbrechen erblickt, entschließt er sich, das Versäumte nachzuholen. Entschließt er sich, das Versäumte nachzuholen durch Wissen und Taten. Er befreit sich aus der Sklaverei des Verbrechens, also der Sünde, durch die Bitte um Vergebung und durch die Reue. Und er verlangt daher die Reinigung, arabisch Tamhis. Dies ist die Reinigung seines Glaubens und seiner Kenntnis vom Übel des Verbrechens, wie die Reinigung des Goldes und des Silbers, das heißt die Beseitigung der Verunreinigungen. Und diese Reinigung, sagte Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, geschieht in den verschiedenen Städten, in denen der Mensch lebt. Und welche waren das? Die Städten, in denen wir leben als Menschen? Das waren drei. Welche? Darul Dunya, das Haus des Diesseits. Darul Barzakh, das Haus der Zwischenstädte. Barzakh ist diese Zwischenstätte, also das Leben im Grab. Und Darul Akhira, wie hat er es genannt? Daru, weil Allah subhanahu wa ta'ala es auch so im Koran erwähnt hat. Daru Al-Qarar, also die Stätte des ständigen Aufenthalts. Das bedeutet, fil Akhirah werden wir entweder im Paradies sein, möge Allah Azza wa Jal uns dazu zählen, zu den Bewohnern des Paradieses, oder möge Allah uns davor bewahren, zu den Bewohnern des Höllenfeuers. In diesen verschiedenen Städten, im Diesseits und im Grab sowie im Jenseits, werden Sünden getilgt. Wie? Das erzählte uns oder erklärte uns Ibn Qayyim rahimahullah. Er sagt, die Städte der Dunya, die Reinigung geschieht hier durch vier Aspekte. Also im Diesseits werden die Sünden getilgt, werden die Sünden vergeben durch vier Aspekte. Erstens durch die Taube. Das ist das erste Mittel, wie man von den Sünden wegkommt, beziehungsweise von den Nachteilen und Folgen der Sünden. Zweitens, al-Istighfar, Und Al-Istighfar ist die Bitte um Vergebung. Drittens, Al-Hasanat. Das heißt, die guten Taten. Und viertens, Al-Ibtila, also die Schicksalsschläge. Dies sind die vier Punkte, vier Sachen, durch welche ein Mensch, wenn er an Allah Azza wa Jal glaubt und wenn er an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt und wenn er an alle anderen Aspekte des Glaubens eben glaubt und diese alle verinnerlicht, wenn diese vier Punkte eintreten, dann werden dadurch Sünden getilgt. Und deswegen will ja derjenige, der nun wachsam ist, er hat die verglichen zwischen den Gaben Allahs und den Sünden, er will natürlich nicht mehr so weiterleben, so in einer Arroganz und in einer mangelnden Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er will endlich wegkommen und er will es nachholen. All die Sünden, die er begangen hat, will er wegbekommen. Wie? Erstens durch die Taube. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, und die keine Unzucht begehen, wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden, die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht und ewig wird er darin in Schmach bleiben, außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut, jenen wird Allah ihre böse Taten gegen gute eintauschen und Allah ist stets allgebend und barmherzig. Diese Ayah erklärt uns also, dass derjenige, der sündigt, derjenige, der Sünden begangen hat, und in dieser Ayah werden erwähnt, welche Sünden, Ashirk, diejenigen, die anderen dienen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. In dieser Ayah wird erwähnt, diejenigen, die Menschen töten. Und diejenigen, die Zina begehen, sind nicht die einzigen Sünden, die durch die Reue vergeben werden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala vergibt durch die Reue, durch die Taube, sämtliche Sünden, solange man noch am Leben ist. Natürlich nach dem Tod werden keine Sünden mehr vergeben durch die Reue. Man kann nicht mehr bereuen nach dem Tod, sondern wenn, dann ist die Reue möglich zu Lebzeiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, At-Taubatu tajubbu ma qablaha. Das heißt, At-Taubah, die Reue, löscht, was vorangegangen ist. Was vorher an Sünden vorangegangen ist, das wird, alhamdulillahi rabbil alamin, durch die Reue gelöscht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hände meine Seele liegt, wenn ihr nicht sündigen würdet, so würde Allah euch vergehen lassen, dass ihr sterbt, dass ihr nicht mehr existiert, so würde Allah euch vergehen lassen und andere Völker bringen, die sündigen und dann um Vergebung bitten, so dass Allah ihnen vergibt. Und hier natürlich könnte man nun die Frage stellen, ja, aber warum denn? Die Sünde ist doch eine schlechte Angelegenheit. Aber warum lässt es Allah zu, dass wir überhaupt sündigen? Das heißt, was ist die Weisheit dahinter, dass ein Mensch, der an Allah Azza wa Jal glaubt, der Allah Subhanahu wa Ta'ala liebt, der sich dafür schämt, dass er sündigt, warum lässt Allah Subhanahu wa Ta'ala dies zu? Wir wüssten nicht, Jazakallahu khairan, was Taube bedeutet. Das heißt was? Was ist denn Taube? Und was passiert dabei? Bei der Taube, bei der Reue? Allah iftah alik. Das heißt, es zeigt sich hier Allahs Gnade und Barmherzigkeit. Stell dir mal vor, du könntest nicht sündigen. Du könntest nicht sündigen. Würdest du dann verstehen, was der Name Al-Ghafur bedeutet? Würdest du dann verstehen, was der Name At-Tawwab bedeutet? Al-Ghafur, der Allvergebende, At-Tawwab, Al-Ghafur, der Allvergebende, Al-Ghaffar, der stets Vergebende, At-Tawwab, der stets Reue annehmende und zur Reue helfende. Diese wichtigen Namen Allah subhanahu wa ta'ala können wir erst schmecken und kosten und genießen, dadurch, dass wir sündigen. Dadurch, dass wir sündigen, würden wir nicht sündigen, würden wir diese Großartigkeit Allahs Azza wa Jal gar nicht erst erkennen. Heißt das auf zu den Sünden? Nein, das heißt es nicht. Das ist natürlich jetzt kein Ansporn zu sündigen, denn du weißt nicht, kommst du überhaupt zur Reue oder nicht. Du könntest sterben, bevor du bereust. Du sagst, okay, ich begehe die Sünde, dann bereue ich, aber bevor du zur Reue kommst, obwohl du noch nicht die Sünde beendet hast, du bist noch gerade am Vergehen, du begehst diese Sünde und stirbst. Also konntest du nicht bereuen. Das heißt, diese Kenntnis, dass wir verstehen, warum lässt Allah es zu, dass wir sündigen, kann kein Mensch benutzen, um zu sagen, aha, also ist es gut zu sündigen. Nein, es ist nicht gut zu sündigen. Aber der Schöpfer, Jalla wa ala, Subhanahu, warum hat er es zugelassen? Damit die Diener die Abhängigkeit erkennen, und zwar die Abhängigkeit der Diener von Allah Subhanahu wa ta'ala. Denn du brauchst die Gabe, diese Gabe, und zwar die Vergebung. Du brauchst die Hilfe zur Reue. Das sind alles Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die du nie erkennen würdest, würdest du nicht sündigen. Also, und Umar berichtete, radiallahu an, dass der Prophet eine Frau sah, die nach ihrem neugeborenen Kind sucht. Als sie ihr Kind fand, hat sie es eng an sich gedrückt und gestillt. Es war ein Säugling. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und hier lernen wir etwas Wichtiges in der Da'wah und in der Erziehung der Menschen. Und zwar hat der Prophet alaihi salatu wasallam immer solche Gelegenheiten, in denen etwas geschieht, in denen etwas passiert, genutzt, um zu erziehen, um die Herzen mit dem Iman zu füllen. Und das sollte, ob man Vater ist, ob man Ehemann ist, Ehefrau ist, ob man Kind ist, ob man Lehrer ist, ob man auf der Arbeit ist, ob man in der Schule ist, ob man auf der Straße ist. Wenn ich eine Gelegenheit finde, um darauf hinzuweisen, wie gütig Allah ist oder wie mächtig Allah ist oder irgendeine Angelegenheit der Religion, dann sollte ich dies ausnutzen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getan hat. Also sagte er alaihi salatu wasallam, glaubt ihr, dass diese Frau ihr Kind ins Feuer werfen würde? Und sie sagte, nein, o Gesandter Allahs, wenn sie in der Lage ist, ihn nicht hineinzuwerfen. Das heißt, wenn sie ihn retten kann vor dem Feuer, dann wird sie auf keinen Fall ihn einfach so hineinschmeißen. Dann sagte alaihi salatu wassalam, der Gesandte alaihi salatu wassalam, Allah ist barmherziger mit seinen Dienern als diese Frau mit ihrem Kind. Und dieser Hadith, alhamdulillah, ist sahih in Bukhari und Muslim. Dieser Hadith spornt den Menschen an zu bereuen, dass er zurückkehrt zu Allah tabaraka wa ta'ala. Und das ist das Wunderbare an der Reue. Wenn du die Sünde aus tiefstem Herzen heraus bereust, vergibt dir Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde, als ob du sie gar nicht erst begangen hast. Natürlich, wenn du bereust mit den Voraussetzungen der Reue, und die Reue, At-Tawbah, ist eine Station auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, und das werden wir inshallah detaillierter noch durchnehmen, aber das war nur ein Hinweis, wie Ibn Qayyim rahimahullah erwähnt hat, dass in der Stätte der Dunya, im Diesseits, eine Methode, damit die Sünden getilgt werden, die Reue ist. Dann sagte er, Al-Istighfar. Al-Istighfaru bedeutet die Bitte um Vergebung. Also das heißt, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und das ist natürlich eine Folge der Yaqadah. Eine Folge der Wachsamkeit. Wenn ich wachsam geworden bin, wenn mein Herz verglichen hat zwischen den Gaben Allahs und den Verbrechen, die ich begangen habe, das heißt noch einmal die Sünden, die ich begangen habe, dann möchte ich natürlich Allah um Vergebung bitten für die ganze Zeit, in der ich mein Herrn und Allah subhanahu wa ta'ala unachtsam gegenüber war. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten? Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch wissen. Der Lohn jener ist, was? Vergebung von ihrem Herrn und Gärten durcheilt von Bächen ewig darin zu bleiben. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen und Allah azza wa jal hält seine Versprechen ein. Derjenige, der eine Sünde begeht und diese bereut und um Vergebung bittet, dann wird er diesem auch vergeben. Dann wird Allah azza wa jal ihm vergeben. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, unser Vorbild in allen Angelegenheiten des Lebens, hat stets um Vergebung gebeten, hat immer wieder um Vergebung gebeten, und so wurde er überliefert, dass er in einer Sitzung um die 100 Mal Allah um Vergebung gebeten hat. Und das ist etwas, was wir sehr vernachlässigen, und zwar zu sagen, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dass man das mehrere Male macht, dass man mehrmals Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, und das ist ein wunderbarer und herrlicher Dhikr, Al-Istighfaru. Und im letzten Vortrag haben wir natürlich über Sayyidul Istighfar, also der beste Dua oder das beste Bittgebet um Vergebung, haben wir schon besprochen. Inshallah, wie gesagt, werden wir bei der Taube noch einmal näher auf das auch inshallah eingehen. Für dieses Mal reicht es und genügt es uns einfach zu verstehen, auf dem Weg zu Allah muss ich Tauba machen, auf dem Weg zu Allah muss ich Istighfar machen, und wie ich das mache, das kommt inshallah in den nächsten Stationen auf dem Weg zu Allah tabaraka wa ta'ala. Drittens sagte er die guten Taten. Die guten Taten, al-a'mal as-saliha. Und hier sagte der Prophet alayhi salatu wassalam diesbezüglich, und er redete mit einem Gefährten, und zwar Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa ardah. Er sagte, O Mu'adh, sei gottesfürchtig, wo immer du bist, und folge nach einer schlechten Tat mit einer guten Tat, so wird sie getilgt, und behandle die Menschen mit einem guten Charakter. Das war der Ratschlag vom Propheten alayhi salatu wassalam. Erstens, sei gottesfürchtig, wo immer du bist. Das ist der Ausgangszustand eines Muslims. Gar nicht erst die Sünde begehen. Gottesfurcht, at-taqwa, und bi-idhnillahi jalla wa ala, werden wir das auch noch alles näher sehen, bi-idhnillahi auf den Stationen der Schreitenden zu Allah subhanahu. At-taqwa bedeutet, einen Schutz aufzubauen, einen Schutzschirm vor den Sünden. Das bedeutet At-Taqwa. Also, dass du dich schützt vor dem Vergehen, vor dem Begehen der Sünden. Doch Rasul alayhi salatu wassalam sagte dann, sei gottesfürchtig, wo immer du bist, und folge nach einer schlechten Tat mit einer guten Tat. Das heißt, solltest du doch in einem bestimmten Moment keine Taqwa haben, solltest du doch schwach geworden sein, solltest du doch wenig Iman haben in diesem Moment, in diesem Augenblick, was machen wir dann, wenn wir gesündigt haben? Möge Allah unsere Sünden vergeben und uns vor den Sünden schützen. Was machen wir dann? Dann sollen wir eine gute Tat ausüben. Was passiert dann? Dann wird die schlechte Tat getilgt. Und hier sagte er danach, und behandle die Menschen mit gutem Charakter. Und das ist natürlich ein Riesenproblem bei den Menschen heutzutage, sehr sogar bei den Praktizierenden. Ja, vielleicht betet man viel, fastet man viel, liest viel Koran oder so weiter und so weiter und so fort, aber leider hapert es gewaltig am Charakter, am guten Benehmen. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch arbeiten müssen und uns verbessern müssen. Möge Allah unser Charakter verbessern. Ein Beispiel dafür, dass die gute Tat die schlechte Tat tilgt und löscht, ist ein Hadith, den Al-Imam Al-Bukhari und Al-Imam Muslim überliefert haben. Und damit ist er sahih. Das ist ja, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen. Und zwar, wenn wir einen Hadith haben, den Al-Bukhari und Muslim überliefert oder überliefern, dann ist das die stärkste Art aller Ahadith. Ja, die stärksten Ahadith sind die Ahadith, die die beiden Gelehrten überliefert haben. Was kommt danach? Den Hadith, den nur Al-Bukhari überliefert hat und Muslim nicht. Und danach? Der Hadith, den Muslim überliefert hat. Und danach? Abu Dawud, nein, noch nicht. Also wir sagten, die authentischsten Hadith sind Bukhari plus Muslim. Dann die nächste Stufe, nur Bukhari. Die dritte Stufe, nur Muslim. Die vierte Stufe, was andere außer Bukhari und Muslim überliefert haben, aber gemäß den Voraussetzungen von Bukhari und den Voraussetzungen von Muslim. Das heißt, ob das jetzt Al-Imam Ahmad ist oder Abu Dawud oder Tirmidhi, das spielt hier keine Rolle, sondern was spielt hier die Rolle? Haben Sie den Hadith gemäß der Voraussetzungen von Bukhari und gemäß der Voraussetzungen von Imam Muslim überliefert oder nicht? Wenn das so ist, dann ist das die nächst stärkere Stufe. Und danach? Was, das Gleiche? Genau, und danach kommt der Hadith, der überliefert wurde, nicht von Bukhari, aber gemäß den Voraussetzungen von Bukhari. Und danach gemäß den Voraussetzungen von Muslim. Und danach der Rest. Ist das klar? Was ist denn nun bitteschön die Voraussetzung von Bukhari und Muslim? Es sind natürlich mehrere. Aber warum gibt es einen Unterschied zwischen den Voraussetzungen von Imam Bukhari und Voraussetzungen von Imam Muslim? Und zwar hat Al-Imam al-Bukhari bei der Hadithwissenschaft, also in der Hadithwissenschaft, vorausgesetzt, dass der Überlieferer denjenigen, also die Person getroffen hat, von der er den Hadith hat, dass er das belegt. Ich habe Herrn XY tatsächlich auch getroffen, von dem ich diesen Hadith überliefere. Al-Imam Muslim sagte, das setze ich nicht voraus. Wir sind uns doch einig, Imam Muslim und Bukhari, er muss gottesfürchtig sein und er muss jemand sein, der auch die Hadithe richtig kennt, also auswendig kennt, was man in der Hadithwissenschaft mit Dabt, unter Dabt versteht. Wenn das vorhanden ist, er ist vertrauenswürdig und er hat diesen Dabt, also er kennt die Ahadith und sie leben zur gleichen Zeit, das reicht mir. Da muss er mir jetzt nicht belegen, dass er ihn tatsächlich getroffen hat. Und das reicht auch, deswegen haben ja die Gelehrten, die Hadithwissenschaftler gesagt, die Ahadith von Muslim sind sahih, sind authentisch. Aber Al-Bukhari hat eben eine Voraussetzung mehr und das ist das Zusammentreffen der Überlieferer. Und deswegen sagen sie, die stärksten Ahadith sind von Bukhari, dann von Muslim, auch wenn beide stark genug sind. Einzeln sind sie stark genug, zusammen natürlich umso stärker. Also, dieser Hadith, den wir jetzt lesen werden, inshallah, erwähnen werden, ist sowohl in Bukhari als auch in Muslim überliefert. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und bitte nicht vergessen, immer sallallahu alaihi wasallam zu sagen, insbesondere heute ist Freitag, ja, und da sollte man umso mehr As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aussprechen, die Segenssprüche. Das heißt, auch wenn ich jetzt den Vortrag halte, könnt ihr immer noch in der Zeit sagen, Allahumma salli wa sallam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam ala Nabi Muhammad. Das könnt ihr immer noch machen, oder nicht? Ja, weil ihr müsst ja nichts anderes sagen. Oder irgendeinen anderen Dhikr, aber heute ist Freitag und von daher ist das angebracht. Also ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und klagte darüber, dass er eine Frau küsste, die ihm nicht erlaubt ist. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da sehen wir, das waren Menschen, die auch Fehler begehen können. Er sagte, also ging dieser Mann zum Propheten, alayhi salatu wassalam, und sagte, O Gesandter Allahs, ja Rasulallah, ich habe eine Sünde begangen, so fälle dein Urteil über mich. Was ist mein Urteil? Bitte sag mir, was ich machen muss oder was meine Strafe ist, damit ich wegkomme von dieser Sünde. Doch das Gebet trat ein, so betete er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Mann kam also zum Propheten alaihi salatu wasallam. Er hat ihm das erklärt. Auf einmal war Adhan und Iqama, also sie mussten beten. Also haben sie zuerst gebetet. Als sie es beendet haben, sagte er, O Gesandter Allahs, ich habe eine Sünde begangen, so fälle dein Urteil über mich gemäß dem Koran. Sag mir bitte, was soll ich denn tun jetzt? Ich kann mit dieser Sünde nicht leben. Ich will sie weghaben von mir. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du mit uns gebetet? Warum fragt er jetzt über das Gebet? Der Mann, der hat ein Problem. Der hat eine Sünde begangen. Der will jetzt wissen, wie kann er dazu kommen, dass diese Sünde gar nicht erst in seinen Schriften steht. Dass die Sünde gar nicht erst erwähnt wird, Yawm al-Qiyamah. Dann fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du mit uns gebetet? Da sagte er, ja, ich habe mit dir gebetet. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, es wurde dir vergeben. Durch was? Durch das Gebet natürlich. Und deswegen, es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht beten. Ja, warum denn? Weil ich ein schlechter Mensch bin. Das ist paradox. Das ist genauso wie jemand, wenn er sagen würde, er hat schmutzige Kleidung. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich kann meine schmutzige Kleidung nicht in die Waschmaschine stecken. Inshallah khair, warum denn? Ja, die ist schmutzig. Ja, warum ist denn die Waschmaschine denn da? Um schmutzige Kleidung zu reinigen, oder nicht? Warum ist das Gebet denn da? Für was ist denn das Gebet gedacht? Damit die Sünden, die du begangen hast, weggehen. Das heißt, wenn du sündigst, musst du umso mehr beten. Aber dass du sagst, nein, ich muss erst eine Stufe der Heiligen erreichen, erst dann macht es Sinn zu beten, dann hast du das Gebet nicht verstanden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte, stellt euch vor der Haustür eines jemanden ist ein Fluss, in dem er sich fünfmal reinigt. Bleibt an seinem Körper irgendetwas an Schmutz? Dann sagten sie nein. Dann sagte der Prophet alaihi salatu wassalam, und so ist das Gebet. Und aus diesem Hadith verstehen wir auch, warum beten wir nicht alle Gebete, alle fünf Gebete morgens oder alle fünf Gebete abends oder von mir aus Mittag. Warum nicht alle fünf Gebete zusammen? Ja, die Antwort ist eindeutig klar. Und zwar stellen wir uns vor, jemand geht zur Arbeit und er arbeitet auf dem Bau. Ja, da wo man schwitzt und man vielleicht auch schmutzig wird. Stellen wir uns vor, der würde morgens, bevor er zur Arbeit geht, bevor er zur Baustelle geht, würde er eine Stunde lang baden. Mit Shampoo und vor und danach und Creme und was weiß ich, was es da alles gibt. So, und jetzt geht er auf den Bau und jetzt geht er auf die Baustelle. Abends, ist er dann schmutzig oder nicht? Natürlich ist er schmutzig. Ja, aber er hat doch eine Stunde lang ein Bad genommen oder geduscht. Ja und? Aber danach hat er gearbeitet und er wurde schmutzig. So, wenn jetzt aber, das gibt's zwar nicht, aber stellen wir uns mal vor, diese Person duscht morgens einmal, dann duscht sie um 12 einmal, diese Person duscht dann um 16 Uhr einmal und nach der Arbeit auch nochmal. Jedes Mal so 10 Minuten. Wenn diese Person nach Hause geht, ist diese Person dann sauber oder schmutzig? Natürlich sauber. Und deswegen sind die Gebete auch verteilt auf den ganzen Tag. Denn du betest so und dann sündigst du. Jetzt brauchst du nochmal eine Dusche. Also betest du, dann gehst du wieder und jetzt sündigst du. Jetzt brauchst du nochmal eine Dusche. Also betest du, jetzt sündigst du wieder. Jetzt brauchst du nochmal eine Dusche. Und so weiter und so fort. Denn du kannst ja an allen Zeiten des Tages sterben. Es ist ja nicht so, dass wir Menschen, diese Wesen, nur morgens sterben. Wir sterben morgens oder mittags oder abends. Wir können in den 4 Stunden des Tages, egal wann, sterben. Und deswegen reinigst du dich tags und nachts. Und deswegen sind die Gebete auch tags und nachts. Und wir sehen, wie durch das Gebet Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden tilgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Dann haben wir die vierte Sache, der vierte Punkt. Und zwar, was war das? Wir haben die Taube, die Reue. Wir haben Al-Istighfar, die Bitte um Vergeben. Wir haben die guten Taten. Und mit den guten Taten, das muss man ja auch mal klarstellen, ist ja nicht nur das Gebet gemeint. Sondern, ob das das Beten ist, Fasten ist, ob das das Spenden ist, ob es etwas Gutes ist. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, und das Lächeln und das Anlächeln deines Bruders ist eine Spende. Ja, wenn du einen Bruder anlässt, Assalamu alaikum, geht's, alles klar. Das ist eine Spende, dafür bekommst du Belohnungen und dafür werden die Sünden getilgt. Und die Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala, gütig wie er ist, Jalla fi'ula, ist, dass du für jede gute Tat wie viel Belohnungen bekommst? 10. Mindestens. Wenn nicht 700, wenn nicht mehr, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und für die Sünde bekommst du wie viele Sünden aufgeschrieben? Nur eine. Und deswegen sagen die Gelehrten, wer yawmul qiyamah ankommt und seine Zehner haben seine Einer nicht überwogen, das ist ein Verlierer. Was bedeutet, die Zehner haben die Einer nicht überwogen, sind nicht schwerer? Ja, natürlich, das heißt, du musst ja dann 10-mal so viel Sünden getan haben, wie gute Tat. Die Katastrophe ist, wir machen so viel Leiter. Aber deswegen, weil wir so viele Sünden begehen, sollten wir wissen, wir sollten auch viele gute Taten begehen. Wenn Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe, sondern Alif ist ein Buchstabe und Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Das bedeutet, du bekommst 30 Belohnungen. Wenn du sagst, Alif Lam Mim, hast du 30 Hasanat jetzt. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, 30 Sünden wurden jetzt getilgt. Da ist man selbst schuld, wenn man nicht Koran liest und Yawm al-Qiyamah mit Bergen von Sünden kommt. Dann ist man selbst schuld, wenn man zu faul ist, um zu beten, um zu fasten, um zu spenden, um Koran zu lesen. Das heißt, derjenige, der Yawm al-Qiyamah rein ankommen möchte bei Allah subhanahu wa ta'ala, der muss die guten Taten verrichten. Viertens haben wir gesagt, Al-Ibtila, das sind die Schicksalsschläge, das sind die Prüfungen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gibt. Und diese Welt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran erwähnt hat, Allah azza wa jal hat uns das Gute und das Schlechte gegeben, um was? Um uns zu prüfen. Nur als Prüfung, dieses Leben ist ja nicht das ewige Leben, sondern es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dort wird man belohnt oder bestraft, je nachdem, wie man mit den Prüfungen im Diesseits umgegangen ist. Das heißt, ein Leben ohne Prüfungen gibt es nicht. Wir sind ja nicht im Paradies. Und deswegen wird jeder Mensch geprüft und die Prüfung ist je nach Glauben. Je stärker der Iman, je stärker der Glaube an Allah, umso stärker wird auch die Prüfung. Aber warum denn? Wenn wir eine Schule oder eine Uni hätten, in der die Prüfungen sowas von einfach sind. Jeder, der reingeht, der nicht mal das Alphabet kann, bekommt ein Zertifikat, super, hiermit haben sie die Uni bestanden. Wie wert ist dann dieses Zertifikat, wenn die Prüfung dieser Uni sowas von einfach ist? Nichts wert. Da kannst du gerne aufhängen bei dir daheim, aber keiner wird sagen, gut, wir stellen sie ein. Warum? Ja, da in dieser Uni oder an dieser Uni schafft es ja jeder. Wenn aber die Uni so Prüfungen macht, dass wirklich eine Durchfallquote von 70% ist, zum Beispiel, ja, das heißt nur die Besten aller Besten bestehen das, wie viel wert ist dann dieses Zertifikat oder Diplom oder Bachelor oder Master, wie du das auch nennen magst, ist sehr viel wert. Je strenger die Prüfung, desto wertvoller ist dann dein Diplom, dein Abschluss. Und du möchtest jetzt Yawmul Qiyamah einen Abschluss haben, du bist ein Gläubiger. Ja, glaubst du, das bekommst du einfach so? Dann sag mal bitte, dass du ein Gläubiger bist. Ich bin ein Gläubiger. Assalamu alaikum. Nein. Sondern du behauptest, du bist ein Gläubiger. Ja, bitteschön, dann ran an die Prüfung. Und je stärker du Gläubiger sein willst, ist ja ein Unterschied, ob du eine Prüfung für den Kindergarten hast oder für die Grundschule oder für die fürs Gymnasium oder für die Uni oder Professor werden willst. Je höher die Stufe und das Zertifikat, desto schwieriger ist auch die Prüfung. Und deswegen, wenn du zu den höchsten und wertvollsten und gewaltigsten Gläubigen gehören möchtest, ja, dann bitteschön, dann bekommst du auch eben die entsprechende Prüfung. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die am schwierigsten geprüft werden, sind wer? Die Propheten. Die Propheten, denn das sind diejenigen, die am meisten Glauben haben. Das sind diejenigen, die am gottesfürchtigsten sind. Deswegen prüft uns Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen jeder von uns, der eine Prüfung hat, der muss erstmal verstehen, warum werde ich überhaupt geprüft? Und hier gibt es einen Fehler, den sehr viele begehen. Die sagen, jetzt bete ich und jetzt prüft mich Allah. Oder die muslimische Frau, jetzt ziehe ich mein Hijab, jetzt habe ich Probleme. Oder der muslimische Mann sagt, jetzt lasse ich meinen Bart und jetzt kriege ich Probleme. Ah, natürlich. Was hast du dir denn vorgestellt? Hast du dir vorgestellt, so jetzt werde ich Muslim, wenn ich so mache, passiert alles, was ich möchte? Wir sind nicht im Paradies, wir sind auf der Welt. Auf dieser Welt, auf der Erde. Und das ist die Welt der Prüfung. Darul Ibtila. Und erst fil Jannah bekommst du dann, was du möchtest. Aber in diesseits musst du zuerst einmal zeigen, dass du auch imstande bist. Und deswegen, je mehr du betest, umso stärker wird die Prüfung. Je besser der Hijab der muslimischen Frau ist, desto stärker wird die Prüfung. Je besser die Religiosität des Mannes wird, desto stärker wird die Prüfung. Und hier sagt Ibn Qayyim al-Jawziyya in einem anderen Zusammenhang, und hier sagt er, rahimahullah, bis Allah Azza wa Jal den Menschen prüft, und das nennt man Asratul Qalb. Das heißt, das Herz wird gepresst. Durch was? Durch Al-Ibtila. Ein Mensch zum Beispiel hat gearbeitet und Alkohol verkauft. Was ja natürlich bei den Muslimen verboten ist. Also nicht halal ist. So, jetzt sagt er, es reicht, ich kann nicht mehr. Er wird wach, ja, er vergleicht die Gaben und die Sünden und so weiter und sagt, nee, ich kann so nicht weiterleben. Khair, inshallah. Was möchtest du jetzt tun? Ich höre jetzt auf mit dieser Arbeit. Allahi barak, mashallah, sehr schön. So, und jetzt wartet er einen Monat, zwei Monate, keine Arbeit, drei Monate. Nee. Ich darf nicht Alkohol verkaufen, ich mache jetzt vier Monate, fünf. Irgendwann kommt der Shaitan und fängt an einzuflüstern. Siehst du? Jetzt haben wir den Salat. Jetzt hast du jetzt hier deine Arbeitsstelle verlassen. Und wo ist denn bitteschön die nächste Arbeitsstelle? Das ist die schwierigste Prüfung überhaupt. Dass der Shaitan dich zu was führt? Zum Zweifeln an die Gerechtigkeit, Weisheit, Güte, Barmherzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala. Das ist das größte Problem überhaupt. Dass du denkst, war das richtig, dass ich Allahs Gebote eingehalten habe? Hätte ich doch nicht lieber weitermachen sollen in der Sünde? Warum gibt dir Allah Azza wa Jal die Prüfung? Weil nicht jeder den Propheten sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses begleiten darf. Geht nicht. Du musst entscheiden, willst du in den Firdaus zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Oder ist es dir egal? Und je nach deiner Einstellung wirst du auch die Prüfung bekommen. Wenn es dir egal ist, dann wirst du am nächsten Tag eine neue Arbeit haben. Aber wenn du einer bist, du willst wirklich Tag und Nacht, auch wenn es keine Nacht gibt, will Jannah, aber du willst die ganze Zeit mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, dann musst du auch ein Zertifikat bekommen, das viel wertvoller ist als irgendein anderes Zertifikat. Und zwar das Zertifikat der Siddiqin, der Wahrhaftigen, die auch in schwierigsten Zeiten nie an Allah subhanahu wa ta'ala zweifeln. Da musst du dein Herz sehr, sehr gut und genau beobachten. Bist du jemand, der an Allah zweifelt, wenn er dich prüft? Oder bist du jemand, der weiß, aha, okay, die Prüfung ist gekommen, okay, und ich muss sie jetzt bestehen und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Also sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein so wunderschöner Hadith, einfach nur traumhaft dieser Hadith. Warum? Weil er zeigt dir, dass alles, was dir passiert im Leben, einen Sinn hat und einen Lohn hat. Nichts passiert auf dieser Welt, ohne dass du einen Lohn daraus bekommst, einen Nutzen daraus bekommst. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim, alles, was den Muslim trifft an Mühsal, Krankheit, Kummer, Trauer, Leid und Besorgnis, selbst wenn er von einem Dorn gestochen wird, tilgt Allah dadurch von seinen Sünden. Alles. Das heißt, wenn wir das anders formulieren möchten, ob psychische oder physische Arten des Leids, durch alles werden die Sünden getilgt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt daherkommen und sagen, ja Allah, gib mir das größte Problem, das es überhaupt gibt auf dieser Welt. Mach mir das Leben so dermaßen schwierig. Nein. Nein, also wir sollen nicht das Schlechte uns wünschen. Aber wenn wir geprüft werden, dann sollen wir standhaft bleiben. Dann sollen wir geduldig bleiben. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt eine Krankheit. Möge Allah uns alle heilen. Allah Azza wa Jal tilgt mir damit die Sünde. Alhamdulillah. Einmal gab es einen Menschen, der war querschnittsgelähmt. Und er hatte auch eine Hautkrankheit, sodass die Menschen ihn verabscheut haben und ihn irgendwo weit fern von der Stadt in einem Zelt gebracht haben. Sie geben ihm immer wieder das Essen, aber keiner will mit ihm was zu tun haben. Dann kam eines Tages ein Mann vorbei, sah dieses Zelt und er hört Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich gesagt, wer sagt denn hier die ganze Zeit Alhamdulillah? Also der Dank gebührt Allah. Ist er rein in das Zelt und wen sieht er da? Sieht einen Mann in einer schlimmen Situation, ja, die ganze Haut und so weiter und so fort. Und querschnittsgelähmt. Und genau, und noch blind. Und dann sagte der Mann, was sagst du denn da? Sagte, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala. Für was? Dafür, dass du blind bist? Dafür, dass du abgeschottet bist? Dafür, dass kein Mensch was mit dir zu tun haben will? Dafür, dass du gelähmt bist? Für was bedankst du Allah? Da sagt er, ich danke Allah, dass er mir eine Zunge gegeben hat, mit der ich Allah erwähnen kann. Dieser Mensch hat verstanden, worum es geht. Dieser Mensch hat verstanden, okay, wie lange werde ich jetzt so bleiben? 10 Jahre, 20, 50, 100 Jahre? Dieses Leben wird ein Ende haben. Gibt es im Paradies Leid? Gibt es im Paradies Krankheit? Gibt es im Paradies Trauer? Gibt es nicht. Ja, dann warte ich halt die paar Jahre ab. Und dann, was passiert dann? Dann komme ich ins Paradies. Vorausgesetzt natürlich, ich gedenke Allah. Vorausgesetzt, ich liebe Allah. Vorausgesetzt, ich zweifle nicht an Allah. Wer an Allah zweifelt, der kann doch nicht behaupten, dass er gläubig ist. Wer nicht weiß, ob Allah weise ist und gütig ist, der kann ja nicht behaupten, dass er gläubig ist. Aber derjenige, der weiß, Allah hat mir diese Prüfung gegeben, er hätte mir auch irgendeine andere Prüfung gegeben. Ob es die Krankheit ist, Armut ist, ob es Geld ist. Dass die Prüfungen sind ja nicht immer negativ im Sinne der Menschen. Das heißt Armut, Krankheit, Leid. Nein, nein, die Prüfung kann auch sein, dass du Multimillionär wirst. Und dann weißt du gar nicht mehr, was du mit deinem Geld machen willst. Und dann erleidest du, weil du so viel Geld hast. Wie viele Menschen gibt es, Millionäre, die sich das Leben genommen haben? Vor einigen Tagen habe ich einigen Brüdern gesagt, lese ich da im Internet 10 Persönlichkeiten, ich glaube Schauspieler waren es, also diese VIPs, ja, die so eben der Verfasser zu früh gestorben sind. Ein Muslim sagt ja nie, dass man zu früh gestorben ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihre Stunde kommt, dann werden sie weder früher sterben oder später sterben, sondern jeder wird sterben zu seiner Stunde. Auf jeden Fall, wann sind sie gestorben? Sie sind gestorben mit 20, mit 30, ich glaube der Älteste mit 50. Aber das ist ja nicht das Besondere, jeder Mensch stirbt. Das Besondere an der Geschichte ist, erstens, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mit 20 sterben. Es gibt ja viele Leute, die glauben nicht daran. Oder sie wissen es, aber ihnen ist das gar nicht bewusst. Ihr Herz ist am Schlafen, fi rafla, in einer Achtlosigkeit. Und deswegen sollte man solche Geschichten mal lesen. Aha, der ist Schauspieler. Einer davon war Schauspieler. Und ist krank geworden an einem Tumor. Möge Allah uns davor bewahren und alle inshallah vor diesen oder von dieser Krankheit heilen. Und er kämpfte, so hieß es, 1,5 Jahre. Und dann ist er gestorben. Das ist das Leben. Du kannst krank werden, du kannst reich werden, du kannst... Auf jeden Fall wirst du sterben. So, was haben wir jetzt davon? Der Muslim oder der Mensch, der einfach nur mal für einen Moment seinen Verstand benutzt, der sagt so, und jetzt? Jetzt war er Schauspieler. Jetzt hat er so viel Geld bekommen. Ja, und jetzt? Was haben wir jetzt davon? Was macht er jetzt in seinem Grab mit diesem Geld? Was macht er gerade in seinem Grab mit diesem Geld? Deswegen sollte ein Muslim sich an den Tod erinnern, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, akthiru min dhikri, das ist so besonders, wie er ihn bezeichnet hat, den Tod, min dhikri, hadimil ladhat, oder hadimil ladhat. Also erwähnt oft den Zerstörer der Gelüste. Weil dann ist aus und vorbei. Im Grab wirst du keine Gelüste haben, außer du bist ein gläubiger Mensch, gläubig im Sinne von, du glaubst an Allah und an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du glaubst an die Engel, an die Bücher und so weiter und so fort. Dann gab es andere Personen, mehrere sogar, nicht nur einer, die sich das Leben genommen haben. Stellt man sich die Frage, jetzt bist du Schauspieler, Musiker, du bist, was du bist. Du hast da, du kannst dein Geld gar nicht mehr zählen. Du weißt gar nicht, wie viel du hast. Und dann wirst du wie aufgefunden in deiner Wohnung an einem Seil. Oder ein anderer, Subhana Rabbil Azim, alles junge Leute, ja, eine Überdosis an Drogen. Ist das das Leben, das man sich so vorgestellt hat? Dass ich 20 Jahre lebe, um am Ende durch eine Überdosis von Drogen zu sterben? Und was mache ich dann, Yawm al-Qiyamah? Wie soll es denn dann weitergehen? So, jetzt habe ich 20 Jahre Spaß gehabt mit den Drogen und mit den ganzen Sünden. Wie lange muss ich dafür in Jahannam bleiben? Also jeder, der wirklich nur ein Gramm Ahnung hat von Soll und Haben, ja, von Handel, der weiß, Also ich setze keine 20 Jahre, um tausende Jahre in der Hölle zu bleiben, oder nicht? Wer ist denn so unwissend, sagen wir mal, dass er sagt, nee, das machen wir jetzt. Ja? Also da zahle ich mal 20 Jahre und dafür was? Und dafür werde ich 1000 Jahre in der Hölle sein. Möge Allah uns davor bewahren. Vorausgesetzt, du kommst irgendwann mal da raus. Ne? Die Voraussetzung ist ja was? Dass du an Allah glaubst und an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten kommst du ja gar nicht aus der Hölle raus. Und vorausgesetzt, du betest. Und vorausgesetzt, du betest. Wie die Gefährten gesagt haben, sie haben gesagt, nichts haben wir als Grund zum Austritt aus dem Islam angesehen, außer das Unterlassen des Gebets bei den Gefährten. Die Gefährten haben gesagt, es gab keine Sünde, außer natürlich Götzendienst und Kufr, Schirk. Das ist ja klar. Aber abgesehen von dem Götzendienst haben die Gefährten gesagt, in der Zeit der Gefährten sahen wir nichts an als Grund aus dem Islam auszutreten, außer das Unterlassen des Gebets. Und so weiter und so fort. Da gab es halt 10. Ja, und es gibt ja hunderte von diesen Leuten. Von diesen Musikern und Sportlern und so weiter. Und ihr habt bestimmt diese ganzen Videos gesehen. Da spielt er und auf einmal, zack, liegt er dort, auf dem Boden. Und was ist? Er ist tot. Das heißt, wenn ein Mensch weiß, dass dieses Leben ein Ende hat und dass das wahre Leben Yawm al-Qiyamah ist, wenn er dann geprüft wird, um ins Paradies zu kommen, dann regt er sich nicht auf. Die Menschen, die sich aufregen und sagen, warum gibt mir Allah jetzt keine Arbeit, jetzt habe ich meinen Bart wachsen lassen, jetzt hat die muslimische Frau Hijab endlich mal gescheit gemacht und so weiter und so weiter. Ja, wo bleibt denn jetzt die Arbeit? Da gab es wirklich einen Bruder, möge Allah uns alle recht leiten, der gesagt hat, ich gehe jetzt nicht mehr in die Moschee. Khair, inshallah, was ist denn los? Ich habe jetzt seit 3 Jahren die Moschee besucht und ich habe aber immer noch keinen Arbeitsplatz gefunden. Wie? Also du gehst in die Moschee, wo ist mein Arbeitsplatz? Wie redest du denn mit Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Bist du nicht an einem Stammtisch? Und das ist diese Unwissenheit von vielen Menschen. Ja? Diese Menschen sind genauso, wie wenn sie an einer Uni oder Schule wären. Test? Wie Test? Warum denn ein Test? Warum gibt es jetzt eine Prüfung? Gibt es irgendeinen Menschen, ja, der sich aufregt, wenn es eine Prüfung gibt? Jetzt mal abgesehen von den Leuten, die sich immer aufregen. Aber jeder Mensch weiß, ich bin in der Schule. Warum bin ich in der Schule? Warum bin ich an der Uni? Warum mache ich gerade eine Ausbildung? Um mich prüfen zu lassen. Das heißt, wenn ich in diesem Leben bin, dann bin ich da, damit es die Prüfungen gibt. Wenn nun eine Prüfung kommt, dann jammer ich nicht den ganzen Tag rum, sondern dann sage ich, ja Allah, bitte lass mich diese Prüfung bestehen. Ja, Allah, gib mir so viel Geduld, gib mir so viel Vertrauen, gib mir so viel Standhaftigkeit, gib mir so viel Wissen, dass ich deine Prüfung nun bestehe. Wenn nun diese Prüfung kommt, Allah Azza wa Jal, die Frage, die wir uns stellen müssen, braucht uns Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam überlieferte einen Hadith, einen heiligen Hadith, also Allah Azza wa Jal redet hier. Er sagte, O Sohn Adams, wenn die ersten von euch bis zu den letzten von euch, von den Menschen und von den Dschinn, so wären wie der schlimmste Mensch überhaupt, das würde von meinem Besitz nichts mindern oder vermindern. Und wenn der erste von euch bis zum letzten von euch, von den Menschen und von den Dschinn, so wären wie der gottesfürchtigste Mensch, dann würde das von meinem Besitz, Allah iftah alayk, nichts hinzufügen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Aber gütig wie er ist, jalla fi ula, prüft er dich, und gibt er dann noch eine Belohnung. Subhana Rabbil Azim. Er hätte uns auch prüfen können, ohne uns zu belohnen, oder nicht? Natürlich kann er das, Subhana. Hätte er Recht dazu, wir haben doch letztes Mal schon gesagt, würde Allah alle seine Geschöpfe bestrafen, wäre er dabei nicht ungerecht. Warum? Weil sie so viele Gaben bekommen haben, wenn es auch nur eine Gabe ist, die sie nie mit Dankbarkeit, mit Gottesdiensten bezahlen können. Wenn Allah Azza wa Jal uns also prüft und dann noch bei der Prüfung uns belohnt, vorausgesetzt, wir sind geduldig, wir zweifeln nicht an Allah, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden wir noch dazu belohnt. Und deswegen sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, erstaunlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. All seine Situationen sind gut für ihn. Und dies gilt nur für den Gläubigen. Geschieht ihm etwas Gutes, bedankt er sich und somit ist es besser für ihn. Geschieht ihm etwas Schlechtes, ist er geduldig und somit ist es besser für ihn. Also egal, ob dir etwas Gutes passiert oder Schlechtes passiert, in allen beiden Fällen bekommst du eine Belohnung. Wenn du dich bedankst, belohnt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du geduldig bist, belohnt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gütig ist Allah jalla fi'ula? Das sind also die vier Sachen, die im Diesseits dazu führen, dass Sünden getilgt werden, gelöscht werden. Hier sagt nun Ibn Qayyim al-Jawziyyah, sollten diese vier nicht genügen. Welche vier waren das nochmal? Das war At-Tawba, Al-Istighfar, Al-Hasanat, Al-Ibtila. Also die Reue, die Bitte um Vergebung, die guten Taten und die Schicksalsschläge. Sollten diese vier Punkte nicht ausreichen, um ihn zu säubern und zu retten, sodass es keine aufrichtige Reue war, jene, die umfassend und wahrhaftig ist. Es war keine aufrichtige Reue. Das werden wir alles noch sehen, inshallah, in der Station At-Tawba. Zum Beispiel, jemand kommt und sagt, ich rauche nicht mehr. Mabruk, mashallah, super. Du rauchst nicht mehr. Warum denn? Warum ist es zu teuer geworden? Das kann ich mir nicht mehr leisten, hier die Zigaretten. Hat er Taube wegen Allah oder Taube wegen seinem Portemonnaie gemacht? Der hat er nicht Taube wegen Allah Azza wa Jal gemacht. Hier darf man natürlich jetzt nicht, es gibt nur einige wirklich Experten, wenn sie sowas hören, dann sagen, ah, rauch doch weiter. Das ist keine Taube. Nee, du darfst auch einen Menschen nicht dazu animieren, dass er noch weiter sündigt. Nee, sag ihm, das war keine richtige Taube. Du musst deine Reue erneuern. Hör immer noch auf mit der Zigarette, aber jetzt, egal, selbst wenn sie kostenlos sind, rauchst du nicht mehr. Okay, jetzt ändere ich meine Nähe, meine Absicht, selbst wenn die für Ome sind, ich werde nicht rauchen. So, das ist eine richtige Taube. Ibn Qayyim sagt, also vielleicht war die Taube nicht aufrichtig. Nicht für Allah Azza wa Jal. Und dann kommt er ins Grab und er denkt, MashaAllah, ich habe ja Tauba gemacht in meinem Leben. Habe viel Istighfar gemacht. Habe viele guten Taten gemacht. Und Junge, also was ich alles an Schicksalsschlägen erlebt habe, inshallah, im Grab geht's mir gut. Auf einmal kommt er ins Grab und was ist? Du hast noch Sünde. Wie Sünde? Deine Tauba war nicht für Allah, zum Beispiel. Und die Bitte um Vergebung nicht vollständig. Warum? Weil die Bitte um, also welche Bitte um Vergebung? Welche mit der Unterlassung der Sünde und dem Bedauern einhergeht. Das heißt, wann ist die Bitte um Vergebung akzeptabel bei Allah Azza wa Jal? Wann wird sie akzeptiert? Wenn sie zusammen mit der Reue getan wird. Denn dies ist die nützliche Bitte um Vergebung. Hier gibt Ibn Qayyim Jawziyyah rahimahullah ein Beispiel. Nicht etwa die Bitte desjenigen, in dessen Hand das Glas Wein ist und er um Vergebung bittet, Ya Rabbi ghfirli, staghfirullah al-azim al-karim wa atubu ilayh, um danach das Glas in den Mund zu nehmen. Das ist doch kein Istighfar. Da macht er sich ja lustig über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die guten Taten in ihrer Anzahl und ihrer Art nicht genügend sind, was heißt in ihrer Anzahl und ihrer Art? Also, weder die Anzahl reicht aus, noch die eine gute Tat, das Gebet, das Fasten, war so gut, dass sie die Sünden getilgt hat. Er hat gesagt, Allahu Akbar. So, und was muss ich jetzt nochmal einkaufen? Und seine Gedanken. Anstatt, dass er Khushu' und Demut hat im Gebet, denkt er, was für Pläne er hat und was muss ich noch tun, was muss ich noch lassen und so weiter und so fort. Dieses Gebet wird natürlich nicht nutzen, damit du deine Sünden tilgst. Also, sollen wir das Gebet unterlassen? Nein, sondern verbessere dein Gebet. Und ebenso die Schicksalsschläge. Das heißt, deine Sünden sind so dermaßen viel, dass die Schicksalsschläge, die du bekommen hast, gar nicht ausreichen, um alle zu tilgen, um alle Sünden zu tilgen. Oder du warst nicht geduldig. Du warst nicht geduldig bei den Schicksalsschlägen und hast Allah angeklagt. Gibt ja leider Leute, die tatsächlich so sind. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie prüft mit einer Krankheit, Armut, egal was, warum ich? Jetzt bete ich und das ist jetzt der Dank dafür. Wal'iyadhu billah. Das heißt, er denkt, was ist denn das Schlimme daran? Das Schlimme daran ist, du sagst, behauptest damit, dass Allah nicht weise ist, dass er dir gerade die Krankheit gegeben hat oder diese Armut oder dieses viele Geld. Wie gesagt, die Schicksalsschläge müssen ja nicht unbedingt bedeuten, dass man kein Geld hat. Man kann ja Millionär werden und das ist die Prüfung. Wenn diese alle nicht reichen, dann wird er in der Welt des Barzach, also im Grab, gereinigt durch dreierlei Dinge. Im Diesseits waren es vier. Und im Grab sind es drei Sachen, durch die der Mensch gereinigt wird. Das Verrichten der Gläubigen des Bestattungsgebets. Wenn man stirbt, möge Allah Azza wa Jalla uns als Muslime sterben lassen. Wenn man stirbt und wenn Allah ihm die Ehre erweist, dass Menschen kommen und das Totengebet verrichten, das Bestattungsgebet verrichten, dadurch werden die Sünden getilgt von wem? Von dem Verstorbenen. Das ist erstens. Das werden wir inshallah alles noch sehen. Zweitens, die Prüfung im Grab. Das ist auch etwas, wodurch die Sünden getilgt werden. Und drittens, was dem Verstorbenen an guten Taten geschenkt wird. Von wem? Von den Lebenden. Was die Lebenden, die noch leben im Diesseits, dem Verstorbenen an guten Taten schenken. Dass sie diese Belohnung für diese guten Taten diesem Verstorbenen schenken. Das werden wir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala das nächste Mal inshallah sehen, wie das geschieht und welche Voraussetzungen es da gibt. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen mit dem Glauben an ihn füllen. Möge Allah Azza wa Jal all unsere Sünden vergeben und möge er subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben und uns den Eintritt in das Paradies gewähren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.